Dies ist eine Audiofassung einer getreuen deutschen Übersetzung eines wissenschaftlichen Artikels, der im Open Access Format veröffentlicht wurde. Der folgende Inhalt stellt eine sprachliche Übersetzung des Originalartikels dar. Er wird ohne inhaltliche Änderungen, ohne Interpretation und ohne ergänzende Kommentare präsentiert. Urheberschaft, Daten, Argumente und Schlussfolgerungen liegen ausschließlich bei den Originalautorinnen und Autoren. Diese Audiofassung wurde vom Nomad Institute im Rahmen seines Engagements für Zugänglichkeit, Mehrsprachigkeit und offene Wissenschaft erstellt, mit technischer Unterstützung von 11 Labs, deren Sprachsynthese-Technologie den Zugang zu Wissenschaft und Forschung fördert. Panorama des sich wandelnden Hochschulwesens. Eine Studie zur Rolle von Analytics im Human Capital Management. Doktorin Meda Kulkarni, unabhängige Forscherin. Pravin Nawade, Institute of Management Development and Research. Kontakt-E-Mail der Hauptautorin mkulkarni2@mgmu.ac.in. Orte ID-Kennung 0000-0003-4893-5705. Zusammenfassung: Technologie hat die Funktionsweise traditioneller Organisationen grundlegend verändert und der Hochschulsektor bildet hierbei keine Ausnahme. Analytics hat sich als relevantes Forschungsfeld etabliert und beeinflusst organisatorische Entscheidungsprozesse sowie die operative Effizienz. Insbesondere hat Analytics zentrale Funktionen des Human Resource Managements beeinflusst, darunter Talentakquise, Mitarbeiterfluktuation und Bindung, Weiterbildung, Beschwerdemanagement sowie Leistungsbeurteilung. Ziel dieser Studie ist es, die wesentlichen Aspekte des Human Capital Managements zu untersuchen, die durch den Einsatz von Analytics beeinflusst wurden, mit besonderem Fokus auf Hochschulinstitutionen. Zur Erreichung dieses Ziels wird ein exploratives Forschungsdesign angewendet. Auf Grundlage der Ergebnisse wird ein Prozessmodell zur Implementierung von HR Analytics im Hochschulbereich vorgeschlagen, das potenzielle Implikationen für die institutionelle Politikgestaltung aufweist. Das vorgeschlagene Modell folgt einem Input-Prozess-Output-Ansatz, um die systematische Anwendung von Analytics in den HR-Funktionen von Hochschulinstitutionen zu veranschaulichen. Schlüsselwörter: HR Analytics, Human Capital Management, Hochschulinstitutionen, SDG4, SDG8, DOI-Kennzeichnung, 10.5.281/Zenodo 18256493. Technologie beeinflusst betriebliche Abläufe und hat zu Automatisierung und Digitalisierung geführt. Analytics ist ein relativ junges Entwicklungsfeld, das Technologie in funktionale Prozesse integriert hat. Unternehmen in verschiedenen Branchen haben die Bedeutung erkannt, Analytics einzusetzen, um Vorhersagen, Prognosen und Schätzungen zu erstellen. Business Analytics unterstützt Organisationen dabei, präzise Schätzungen vorzunehmen, was wiederum die Prognosefähigkeit verbessert. Analytics hat die Art und Weise, wie Entscheidungen getroffen werden, grundlegend verändert. Darüber hinaus hat Analytics durch die Nutzung quantitativer Daten das Vertrauen in Entscheidungsprozesse gestärkt. Es gibt zahlreiche Formen von Business Analytics. Deskriptive Analytics unterstützen die Datenvisualisierung durch die Analyse historischer Daten. Diagnostische Analytics helfen dabei, die Ursachen von Problemen durch die Analyse von Ursache-Wirkungsbeziehungen zu verstehen. Prädiktive Analytics ermöglichen es, Trends zu erkennen und darauf aufbauend Vorhersagen zu treffen. Die Anwendungsbereiche von Analytics haben sich auf viele Funktionen ausgeweitet und auch die Funktionen des Human Resource Managements maßgeblich beeinflusst. Human Resource Analytics ist der jüngste Trend im Bereich des Personalmanagements. Analytics im Personalwesen unterstützt die Erstellung von Dashboards, die dem Personalbereich aussagekräftige Einblicke für fundierte Entscheidungen liefern. Dabei werden unterschiedliche Aspekte mitarbeiterbezogener Daten berücksichtigt, darunter demografische Daten, rekrutierungsbezogene Informationen, Daten zu Aus- und Weiterbildung, Leistungsdaten, Mitarbeiterbeschwerden, Arbeitsbeziehungen sowie Diversität und Inklusion. Ein fundiertes Verständnis dieser Daten bildet die Grundlage für deskriptive, diagnostische und prädiktive Analysen. Human Resource Analytics unterstützt eine bessere Entscheidungsfindung, indem durch ein effektives Datenmanagement relevante Erkenntnisse bereitgestellt werden. Diese Form der Entscheidungsfindung trägt zudem dazu bei, Vertrauen aufzubauen und Transparenz in Systemen und Prozessen zu fördern. Human Resource Analytics hat die Art und Weise verändert, wie Personalprozesse durchgeführt werden. Sie findet Anwendung in der Personalbedarfsplanung durch Angebots- und Nachfrageprognosen, in der Fluktuationsprognose, in der Talentgewinnung sowie in der Mitarbeiterbindung. Ein weiterer zentraler Anwendungsbereich von Human Resource Analytics liegt in der Nachfolgeplanung, der Entwicklungsplanung und bei leistungsbezogenen Entscheidungsprozessen. Hochschulinstitutionen bilden hierbei keine Ausnahme. Analytics im Hochschulbereich hat Einzug in zahlreiche Funktionsbereiche von Hochschulen gehalten. Angesichts der vielfältigen Vorteile sollte Human Resource Analytics ausgeweitet werden, um die Effektivität von Prozessen zu verbessern. Human Resource Analytics folgt einem systematischen, gut strukturierten und evidenzbasierten Ansatz, der die strategische Planung zentraler Personalprozesse wie Talentmanagement, Diversität der Belegschaft und Mitarbeiterbindung unterstützt und damit einen Wettbewerbsvorteil für Organisationen schafft. Darüber hinaus verbessert Human Resource Analytics die Effizienz von Entscheidungsprozessen, indem sie die Entscheidungsdauer verkürzt und die Genauigkeit sowie Zuverlässigkeit von Entscheidungen erhöht. Es ist ebenfalls wichtig, die Auswirkungen dieser personalbezogenen Transformationen im Bildungssektor zu berücksichtigen. Bei der Diskussion von Human Resource Analytics wird häufig der Unternehmenssektor in den Vordergrund gestellt. Ebenso wichtig ist es jedoch, den Fokus auf den Bildungssektor zu richten. Hochschulinstitutionen sind aktiv in vielfältige Personalprozesse eingebunden und ein vertieftes Verständnis der Rolle von Human Resource Analytics mit besonderem Schwerpunkt auf diesem Sektor kann dazu beitragen, Personalprozesse zu optimieren, Effizienz zu steigern, präzisere Prognosen zu ermöglichen und eine bessere Entscheidungsfindung zu unterstützen. Theoretischer Hintergrund: Eine Übersicht zur Analytik im Personalmanagement. Eine Literaturübersicht bildete die Grundlage dieser Studie. Durch die Analyse bestehender Fachliteratur untersuchten die Autoren die bisherige Forschung im Bereich der Human Resource Analytics mit besonderem Schwerpunkt auf den Bildungssektor. Datenbasierte Entscheidungsfindung hat die Funktionsweise von Organisationen erheblich verändert. Im Laufe der Zeit hat auch der Personalbereich begonnen, datenbasierte Entscheidungsprozesse in alle Personalfunktionen zu integrieren. Der Personalbereich arbeitet mit zentralen Kennzahlen wie Leistungsindikatoren, Ergebniskennzahlen, Leistungsmetriken, Inklusionsmetriken sowie Kennzahlen zum Mitarbeiterengagement, die eine fundiertere Entscheidungsfindung unterstützen. Human Resource Analytics weist zahlreiche Facetten innerhalb einer Organisation auf. Sie hilft dabei, Fluktuationsabsichten von Mitarbeitenden vorherzusagen, was die Personalbedarfsplanung unterstützt. Human Resource Analytics trägt zudem dazu bei, das Engagement und die Motivation von Mitarbeitenden zu messen. Diese Kennzahlen unterstützen Entscheidungen über Strategien zur Steigerung des Mitarbeiterengagements. Engagierte Mitarbeitende sind motiviert, zu den Zielen der Organisation beizutragen. Der Einsatz von Human Resource Analytics als evidenzbasierte Strategie trägt zur Verbesserung der Effektivität von Managemententscheidungen bei. Walsh im Jahr 2021 förderte die Etablierung und Nutzung von Analytics zur Verbesserung von Personalprozessen und zur Unterstützung kritischer Entscheidungsfindung. Im Jahr 2015 schlugen Aldemore und Love verschiedene Arten akademischer Analytik vor und betonten dabei die Anwendung von Management-Informationssystemen in Hochschulinstitutionen. Diese Management-Informationssysteme sind von zentraler Bedeutung für die Speicherung und den Abruf von Informationen und unterstützen dadurch wichtige Entscheidungsprozesse. Die zunehmende Integration analytischer Werkzeuge in alltägliche Entscheidungsprozesse ist zur neuen Norm geworden und Organisationen, insbesondere Hochschulinstitutionen, können sich dieser Entwicklung nicht entziehen. Die Talentscorecard stellt einen zentralen Bestandteil der Human Resource Analytics dar, da sie dazu beiträgt, organisationale Ergebnisse zu verbessern und bestehende Verzerrungen in traditionellen Talentmanagement- und Nachfolgeplanungssystemen zu reduzieren. Jack präsentierte im Jahr 2010 eine Reihe leistungsfähiger Kennzahlen zur Quantifizierung individueller Beiträge zum Gesamterfolg einer Organisation. Ein weiterer bedeutender Fortschritt ist das Konzept der New Human Resource Analytics. Das zeigt, wie der Ertrag zukünftiger Investitionen in Human Capital vorhergesagt werden kann. Murphy und McCarthy analysierten im Jahr 2016, wie Human Resource Analytics dazu beiträgt, die Komplexität analytischer Prozesse zu reduzieren, indem ein besseres Verständnis der Anliegen von Mitarbeitenden ermöglicht wird. Dadurch können Ursachen von Problemen identifiziert und geeignete Lösungen entwickelt werden. Human Resource Analytics bietet somit einen praxisorientierten Rahmen zur Nutzung von Daten zur Bewältigung realer personalbezogener Herausforderungen innerhalb von Organisationen. Hochschulinstitutionen müssen mit dem Übergang zur Nutzung von Analytics Schritt halten, insbesondere im Bereich der Human Resource Analytics. Der Einsatz von Analytics in der Hochschulbildung kann dazu beitragen, Prozesse der Talentgewinnung und des Talentmanagements zu optimieren. Die Fluktuation von Lehrkräften stellt zunehmend eine Herausforderung dar. Analytics kann dabei helfen, Fluktuationsabsichten von Lehrkräften anhand verschiedener direkter und indirekter Kennzahlen vorherzusagen. Dieses Verständnis ermöglicht es dem Personalmanagement, gezielte Strategien zur Bindung qualifizierter Lehrkräfte zu entwickeln. Mehrere integrierte Analytics-Ansätze für den Personalbereich können im Hochschulkontext untersucht werden, darunter Dashboards für die Hochschulleitung, die Entwicklung von Personalstrategien sowie die Nachfolgeplanung. Der Kompetenzaufbau von Lehrkräften und administrativem Personal ist für Hochschulinstitutionen von zentraler Bedeutung. Der Einsatz von Human Resource Analytics kann dabei helfen, Weiterbildungsbedarfe zu identifizieren, wirksame Weiterbildungsprogramme zu gestalten und deren Effektivität zu evaluieren. Die erfassten Daten können jederzeit gespeichert und abgerufen werden und ermöglichen es, Weiterbildungsmaßnahmen mit anderen Personalprozessen wie Kompetenzmapping, Karriereentwicklung, Aufgabenerweiterung und Aufgabenanreicherung zu verknüpfen. Die Implementierung von Human Resource Analytics in der Hochschulbildung trägt zudem zu transparenten und vertrauensbildenden Leistungsbeurteilungen von Lehrkräften und Mitarbeitenden bei. Anwendbarkeit von Business Analytics in den Personalprozessen von Hochschulinstitutionen. Im Folgenden werden einige zentrale Anwendungsbereiche der Human Resource Analytics im postsekundären Bildungsbereich dargestellt. Personalgewinnung und Talentakquise. Der Einsatz von Human Resource Analytics in der Hochschulbildung kann den Rekrutierungsprozess durch datenbasierte Rekrutierungsertragspyramiden unterstützen. Diese Pyramiden helfen dabei, effiziente Rekrutierungswege durch Datenanalyse zu identifizieren. Ein weiterer Vorteil datenbasierter Personalgewinnung besteht in der Möglichkeit, die Wirksamkeit von Rekrutierungsmaßnahmen zu bewerten und mithilfe prädiktiver Analysen fundierte Entscheidungen über die nachhaltigsten Rekrutierungsquellen zu treffen. Dies trägt zur Optimierung des Prozesses bei, indem Engpässe identifiziert und der Zeitaufwand für einzelne Prozessschritte berechnet wird. Personalbedarfsplanung. Ein weiterer zentraler Anwendungsbereich der Human Resource Analytics liegt in der Unterstützung einer effektiven Personalbedarfsplanung durch die Schätzung des benötigten Personalbestands und die Identifikation möglicher Lücken. Daten helfen dabei, Trends zu erkennen, was für Angebots- und Nachfrageprognosen in der Personalplanung von entscheidender Bedeutung ist. Darüber hinaus unterstützt dies die Bewertung zukünftiger und aktueller Arbeitskräftebedarfe im Einklang mit institutionellen Zielen und akademischen Programmen. Auf diese Weise können Hochschulen personelle Ressourcen gezielt an strategischen Prioritäten ausrichten. Analyse von Mitarbeiterbindung und Fluktuation. Bewegungsanalysen im Rahmen der Human Resource Analytics helfen dabei, Prognosen über Fluktuationsabsichten zu erstellen. Die Daten ermöglichen es Hochschulen, Trends und Variablen zu identifizieren, die die Mitarbeiterfluktuation beeinflussen. Dies unterstützt die Analyse und Entwicklung wirksamer Strategien zur Mitarbeiterbindung. Zudem liefert Human Resource Analytics Daten zur Fluktuation nach Abteilungen, demografischen Merkmalen, Altersgruppen und Standorten, was eine strategische Entscheidungsfindung unterstützt. Entwicklung und Leistung. Ein weiterer relevanter Anwendungsbereich der Human Resource Analytics ist die Nachverfolgung und Bewertung von Leistungsindikatoren von Mitarbeitenden und Lehrkräften. Dies unterstützt die Analyse von Weiterbildungsbedarfen, indem der Bedarf an Qualifizierung und Kompetenzentwicklung ermittelt wird. Das Ergebnis ist die Vorhersage jener Faktoren, die zu Engagement und Erfolg der Beschäftigten beitragen. Diversität, Gleichstellung und Inklusion. Diversität und Inklusion am Arbeitsplatz sind für Hochschulinstitutionen von zentraler Bedeutung und sind in jüngerer Zeit Bestandteil institutioneller Audits geworden. Die Verfügbarkeit entsprechender Daten ermöglicht die Überwachung und Bewertung von Diversitätsmaßnahmen am Arbeitsplatz. Darüber hinaus unterstützt sie die Bewertung des Erfolgs von Programmen zu Diversität, Gleichstellung und Inklusion sowie die Identifikation von Verbesserungsbedarfen zur Schaffung eines inklusiven Arbeitsumfelds. Erwerb von analytischem Wissen. Aus administrativer Perspektive unterstützt Analytics die Nachverfolgung der Nutzung von Lehr- und Lernressourcen durch Lehrende und Studierende. Zudem trägt sie zur Bewertung der Wirksamkeit von Curricula und Lehrstrategien bei und hilft dabei, Bereiche zu identifizieren, in denen der Bildungsprozess verbessert werden kann. Technologie kann Transparenz und Fairness fördern, wenn sie sachgerecht eingesetzt wird. Für Hochschulinstitutionen ist es entscheidend, Technologie gezielt einzusetzen, um Governance-Strukturen sowie die Zusammenarbeit zwischen Kernfunktionen, der IT-Abteilung und der Hochschulleitung zu unterstützen. Der Einsatz von Technologie in personalwirtschaftlichen Praktiken kann durch Human Resource Analytics erleichtert werden. Human Resource Analytics unterstützt schnellere, effektivere und strategischere Entscheidungsprozesse und verschafft Hochschulinstitutionen einen Wettbewerbsvorteil. Datenbasierte Entscheidungsfindung im Personalbereich trägt zur Optimierung von Prozessen, zur Kosteneffizienz und zum Aufbau von Vertrauen zwischen Lehrkräften und Mitarbeitenden bei. Analytics kann für die Personalbedarfsplanung genutzt werden, insbesondere zur Prognose von Angebot und Nachfrage nach Lehrkräften und Mitarbeitenden. Der Einsatz von Human Resource Analytics in der Personalplanung ermöglicht die Integration von Daten in traditionell verwendete Prognosemethoden. Dadurch werden manuelle Eingriffe reduziert und die Genauigkeit der Prognosen verbessert. Analytics im Bereich Rekrutierung und Auswahl unterstützt die Entwicklung effektiverer Rekrutierungsertragspyramiden, wodurch effizientere Rekrutierungsquellen identifiziert und Einstellungsprozesse optimiert werden können. Dies führt zu geringeren Kosten und kürzeren Einstellungszeiten. Bestehende Modelle der Human Resource Analytics in der Hochschulbildung. Im folgenden Abschnitt untersuchen die Autoren bestehende Modelle, die ein vertieftes Verständnis dafür ermöglichen, wie Human Resource Analytics in Hochschulinstitutionen implementiert werden kann. Diese Modelle bilden die Grundlage des vorgeschlagenen hypothetischen Modells. Datenanalytische Modellierung. Das datenanalytische Modell priorisiert quantitative Methoden und den Einsatz von Daten für Entscheidungsprozesse. Es stützt sich auf statistische Inferenz anstelle von Intuition. Das Modell verwendet mathematische Denkansätze und Modelle, um datenbasierte Schlussfolgerungen zu ziehen. Aus früheren Jahren erhobene Daten helfen dabei, Trends und Muster zu identifizieren. Diese Trends ermöglichen weitere Prognosen. Ein Beispiel hierfür ist die Analyse von Verhältniskennzahlen zur Vorhersage des Personalbedarfs. Analytics unterstützt die Erfassung historischer Daten, wodurch Muster erkannt werden können, die Prognosen erleichtern. Die Rolle von Analytics liegt in der Datengewinnung und Analyse zur Extraktion relevanter Informationen und zur Ableitung von Schlussfolgerungen. Ein vergleichbarer Ansatz kann auf andere Personalprozesse angewendet werden, wie Rekrutierung, Auswahl, Aus- und Weiterbildung, Entwicklung, Leistungsbeurteilung, Beförderung, Vergütung, Zusatzleistungen und das Management von Mitarbeiterbeschwerden. Es ist wichtig, dass Personalverantwortliche und Datenanalysten Daten erfassen, speichern und regelmäßig aktualisieren. Zusammenarbeit ist dabei entscheidend, ebenso wie der Fokus auf Datenvalidität und Datensicherheit. Dies unterstützt strategische Entscheidungsprozesse, reduziert manuelle Eingriffe und fördert Vertrauen zwischen den verschiedenen Anspruchsgruppen. Prädiktive Modellierung. Die prädiktive Modellierung nutzt Verfahren des maschinellen Lernens und statistische Algorithmen zur Analyse historischer Daten und zur Erstellung von Prognosen. Daten stellen dabei einen zentralen Faktor dar. Für Hochschulinstitutionen ist es wichtig, in robuste Personalinformationssysteme zu investieren, die die Erfassung wesentlicher Daten von Lehrkräften, Mitarbeitenden und der Institution ermöglichen. Prädiktive Modellierung unterstützt eine verbesserte Entscheidungsfindung und steigert die Effizienz. Datenerhebung, Datenanalyse und Prognose bilden die zentralen Schritte der prädiktiven Modellierung. Ein Beispiel für den Einsatz prädiktiver Modellierung in Hochschulinstitutionen ist die Vorhersage von Fluktuation und Mitarbeiterbindung bei Lehrkräften und Personal. Die erfassten Daten können Informationen zu Betriebszugehörigkeit, Fehlzeiten, Personalbewegungen und Nutzung von Urlaubs- und Abwesenheitsregelungen umfassen. Diese Daten helfen dabei, Muster zu identifizieren, die eine Prognose der Mitarbeiterfluktuation ermöglichen. Ergebnisse und Diskussion. Abbildung 1 stellt das hypothetische Input-Prozess-Output-Modell der Human Resource Analytics in der Hochschulbildung dar. Das Modell besteht aus drei zentralen Elementen, die eng miteinander verknüpft sind. Das externe Umfeld beeinflusst verschiedene Aspekte des Modells. Jede Veränderung im externen Umfeld hat in der Folge Auswirkungen auf das Modell. Die Input-Komponenten des Modells sind entscheidend für den Beginn der Implementierung von Human Resource Analytics. Es ist wichtig, korrekte und aktuelle Informationen zu personalbezogenen Daten zu erfassen. Dazu gehören grundlegende demografische Informationen wie Alter, Geschlecht, Religion, Berufserfahrung und Bildungsniveau der Lehrkräfte. Ebenso müssen Daten zu Gehaltsstufen, Karriereverläufen, Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen sowie Leistungsindikatoren präzise erfasst werden. Investitionen in Human Resource Analytics sind erheblich, weshalb ein starkes Engagement der Führungsebene, eine effektive Kommunikation sowie klare Richtlinien zur Wahrung von Transparenz und Governance erforderlich sind. Rückmeldungen und Beiträge der Anspruchsgruppen sind für eine erfolgreiche Implementierung von zentraler Bedeutung. Offene Kommunikationskanäle müssen vorhanden sein, um diese Rückmeldungen zu erfassen. Technologie bildet das Rückgrat der Human Resource Analytics in der Hochschulbildung. Investitionen in geeignete Technologien sind entscheidend und die Sicherheit der Daten darf nicht beeinträchtigt werden. Zudem ist es wichtig, dass der Rahmen der Human Resource Analytics den gesetzlichen und regulatorischen Anforderungen entspricht. Die Prozessphase des Modells stellt die Handlungsschritte für eine erfolgreiche Implementierung dar. Es ist wichtig, die Institution auf den Übergang zur Human Resource Analytics vorzubereiten. Dazu ist es unerlässlich, Mitarbeitende und Lehrkräfte entsprechend zu schulen. Daten sind von zentraler Bedeutung. Und es müssen wirksame Mechanismen zur Datenerfassung vorhanden sein, ohne die Authentizität der Daten zu beeinträchtigen. Nach der Erfassung müssen die Daten zeitnah aktualisiert werden, da Human Resource Analytics andernfalls an Relevanz verlieren würde. Der effektive Einsatz von Software zur Erstellung von HR-Dashboards ermöglicht eine verbesserte Analyse. Dies führt zu wirksamen Ergebnissen wie optimierten Rekrutierungs- und Auswahlprozessen, präziser Personalbedarfsplanung, robusteren Weiterbildungsprozessen, Nachfolgeplanung, strategischer Entscheidungsfindung im Personalbereich sowie verbesserten Personalrichtlinien. Schlussfolgerung: Das Ziel der Studie war dreifach. Im ersten Ziel untersuchten die Autoren die Bedeutung und Relevanz von Human Resource Analytics. Im zweiten Ziel konzentrierten sich die Autoren auf die Anwendung von Human Resource Analytics in verschiedenen Funktionen von Hochschulinstitutionen. Das dritte Ziel bestand in der Entwicklung eines hypothetischen Modells, das alle wesentlichen Variablen integriert. Analytics hat die Art und Weise beeinflusst, wie unterschiedliche Funktionen innerhalb von Organisationen ausgeführt werden. Angesichts sich wandelnder Rahmenbedingungen ist es für Hochschulinstitutionen wichtig, Technologie und Analytics zu nutzen, um datenbasierte strategische Entscheidungsprozesse zu fördern. Datenbasierte Entscheidungsfindung fördert Wachstum, Konsistenz, Transparenz und ethisches Handeln. Sie trägt zur Festlegung standardisierter Verfahren bei, die ein effizientes Human Capital Management gewährleisten. Die durch den Einsatz von Business Analytics in Personalprozessen von Hochschulinstitutionen gewonnenen Erkenntnisse liefern wertvolle Informationen zur Personalbedarfsplanung, Leistungssteuerung, Mitarbeiterentwicklung und Bindung sowie zur Nachfolgeplanung und sichern damit die organisationale Wirksamkeit. Darüber hinaus unterstützen sie eine verbesserte Ressourcenallokation und steigern die individuelle sowie organisationale Leistung. Analytics ermöglicht es Hochschulinstitutionen zudem, Veränderungen im externen Umfeld frühzeitig zu erkennen und proaktive Entscheidungen zu treffen. Implikationen der Studie: Die Studie behandelt zentrale Aspekte der Human Resource Analytics in Hochschulinstitutionen. Sie unterstützt die Entwicklung von Richtlinien zur Implementierung von Human Resource Analytics in der Hochschulbildung. In diesem Zusammenhang weist die Forschung bedeutende Implikationen für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, Forschende, IT-Fachkräfte, akademische Führungskräfte sowie politische Entscheidungsträger auf. Eine wirksame Implementierung von Human Resource Analytics trägt dazu bei, Vertrauen zwischen den Anspruchsgruppen aufzubauen, was für Hochschulinstitutionen von entscheidender Bedeutung ist. Limitationen der Studie und zukünftige Forschungsrichtungen. Die vorliegende Studie bietet einen breiten Rahmen für Human Resource Analytics in der Hochschulbildung. Dieser Rahmen kann in zukünftigen Untersuchungen weiter eingegrenzt und als einzelne Komponenten analysiert werden. Darüber hinaus kann das entwickelte Modell in weiteren Studien statistisch validiert werden. Damit endet die deutsche Audiofassung des wissenschaftlichen Artikels »Panorama des sich wandelnden Hochschulwesens«. Eine Studie zur Rolle von Analytics im Human Capital Management, erschienen in der Journal of Multidisciplinary Studies in Human Rights and Science, Band 8, Ausgabe 1, Jahr 2026. Diese Audiofassung basiert auf einer getreuen Übersetzung des Originalartikels und dient der sprachlichen Zugänglichkeit sowie der offenen, wissenschaftlichen Verbreitung. Sie stellt keine eigenständige Veröffentlichung dar. Die Audiofassung wurde vom Nomad Institute zu Zwecken der Zugänglichkeit, Mehrsprachigkeit und Open Science erstellt, ohne inhaltliche Veränderung oder Interpretation der Arbeit der Autorinnen und Autoren. Die vollständige Originalpublikation, einschließlich aller Referenzen und redaktionellen Inhalte, ist in der frei zugänglichen Originalversion verfügbar. DOI-Kennzeichnung 10.5281/Zenodo 18256493.